1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Leute, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Zunächst mal große Gratulation an die Kollegen für die tolle 1Live Krone. Ja, und jetzt geht's hier weiter mit dem 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Und ja, wie immer in dieser Nacht, in der Woche, eine freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht ist Christian und Christian ist 21 Jahre alt. Hallo Christian. Hallo Domian. Christian, um was geht's? Ja, ich wollte sagen, dass ich in der Schule nicht geredet habe. Dass du was? In der Schule nicht geredet habe. In der Schule nicht geredet hast? Genau. Früher? Ja, gar nichts. In der Schule. Ja, in deiner ganzen Schulzeit? In meiner ganzen Schulzeit. Ach, wie geht denn sowas? Wie lange warst du in der Schule? Wie viele Schuljahre? 10 Jahre, ganz normal. 10 Jahre, ja. Mhm. Und du hast 10 Jahre nicht gesprochen? Nicht in der Schule. Also nicht in der Schule? Ich habe nur mit meinen Eltern geredet, so... mit niemand anderes, also auch nicht beim Einkaufen, auch nicht irgendwo anders. Nur zu Hause und nur mit meinen Eltern. Wie geht das in der Schule? Irgendwann wird man angesprochen, man muss etwas sagen und der Lehrer fragt einen und man muss sich beteiligen und so weiter. Ja, genau. Zuerst hat man gedacht, okay, das war ist halt ein bisschen schüchtern, weil man vielleicht Erstklässler ist und ja, alles neu ist. Und ja, das hat sich dann hochgeschraubt bis dritte Klasse. Ja. Bis da hat noch niemand was gesagt. Und ja, dann hatten die Lehrer schon ein bisschen Druck gemacht. Die meinten, ja, jetzt musste mal... Aber Zwischenfrage. Du sagst, bis zum dritten Schuljahr da haben die angefangen, schon Druck zu machen. Wie ging das denn? Folgende Situation. Ein Lehrer spricht dich direkt an und sagt, Christian, er hat irgendeine Frage formuliert. Was meinst du dazu? Was hast du dann getan? Ich habe gar nichts gesagt. Du hast einfach da gesessen, hast ihn angeschaut und hast geschwiegen. Genau. Sind die aber nicht ausgetickt, die Lehrer? Das haben die Lehrer aber gewusst, dass ich nichts gesagt habe. Ja, die haben sich allmählich daran gewöhnt. Genau. Ja. Und das war ja nicht, ja genau. Und dann nach der dritten Klasse musste ich zum Psychologen. Mhm. Und der hat dann gesagt, okay, ich hätte Mutismus. Also Mutismus sind Leute, die zwar sprechen können, aber nicht sprechen. Ja, Mutismus. Genau. Mhm. Und ja, dann bin ich... Gott sei Dank, dass man das in der Zeit schon diagnostizieren konnte. Wahrscheinlich in früheren Jahrzehnten wäre es dir übel ergangen. Ja. Ja. Ja, und dann haben meine Eltern ein Haus gebaut und wir sind umgezogen und ich musste in einer neuen Schule. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt versuchst du zu sprechen, jetzt schaffst du es. Mhm. Und es hat nicht funktioniert. Kannst du das im Nachhinein erklären, was da in dir abgegangen ist, wenn dich jemand angesprochen hat in der Schule, dass du nicht sprechen konntest? Kannst du das erklären? Das ist wie eine Blockade, wie ein Brett vom Kopf. Man kann nichts sagen. Du hast dann auch nicht in den Pausen mit Mitschülern gesprochen? Nein, gar nicht. Ich habe mit gar keinem geredet. Gar keine Mitschüler, gar keine Freunde. Niemanden. Aber die schriftlichen Arbeiten hast du alle gut gemacht. Alle gut gemacht. Ja. Also warst du ein durchaus guter Schüler. Genau. Aber doch wahrscheinlich auch ein sehr einsamer Schüler. Das ist halt der Nachteil. Also ich habe das ja nicht mit Absicht gemacht. Also. Nee, natürlich nicht. Aber du warst doch sicher dann Außenseiter, oder? Genau. Weil die anderen das nicht verstanden haben. Die haben gedacht, der hat irgendwie, das ist ein Depp. Ja, wobei, denn in der später in der 9., 10. Klasse, dann hat man dann schon gesagt, okay, da hat man mich so akzeptiert, wie ich bin. Da war ich halt so, wie ich bin. Ja, und da haben die Lehrer das vielleicht auch ein bisschen erklärt schon. Ja, die Lehrer da ab der 7. Klasse haben die Lehrer gar nichts mehr gesagt. Die wussten, okay, er spricht nicht, das ist eine anerkannte psychische Krankheit. Genau. Und wir halten nochmal fest und wir sagen nochmal, das funktionierte nur im engen Familienkreis zu Hause, da konntest du sprechen. Genau. Sonst war nichts zu machen, gar nichts. Nein, nichts. Auch wenn ich mit, einkaufen war mit meinen Eltern, ich habe nicht mit meinen Eltern geredet. Mhm. Außen. Ich weiß es nicht warum. Umso spektakulärer ist das ja, dass du jetzt hier anrufst und vor so vielen Menschen sprichst. Das ist ja toll. Gratulation. Ja. Ja, erzähl dir erstmal weiter. Wie hast du denn dann den Weg aus diesem Gefängnis, ich will es mal so nennen, wie hast du es geschafft, da rauszukommen? Ja, es war ja halt so, wenn ich nochmal zurückgehen darf zur dritten Klasse, ja? Dann haben die Lehrer, die Schulleiterin gesagt, okay, ich wäre geistig behindert und noch dumm und haben mit meinen Eltern geredet und die Schulleiterin hat mir einen Platz in einer Sonderschule besorgt. Ach so. Mhm. Genau. Dann bin ich halt dahin und ja, ich habe mich gelangweilt. Ich konnte ja alles. Ich war ja nicht, ich bin ja nicht dumm im Kopf. Ich bin ja, ich habe nur nicht gesprochen. Genau. Mhm. Ja. Und dann irgendwann, ich weiß nicht, nach ein oder zwei Jahren, sind meine Eltern, also haben einen Spezialisten gefunden, der extra dafür da war, für nicht sprechende Kinder. Ach, interessant. Und der hat dann so einen IQ-Test und alles miteinander gemacht und hat gesagt, es darf eigentlich nicht sein, dass ich nicht zur normalen Schule gehen darf. Mhm. Ich mit meinem IQ könnte ich zum Gymnasium gehen. Mhm. Und so kam es, dass du dann auf eine normale Schule wieder gehen konntest. Genau, ich wollte den Sprung nicht wagen von der Sonderschule aufs Gymnasium gleich. Ich habe gesagt, okay, ich fange erstmal zur Realschule an und dann kann ich halt weiter gucken. Aber dieser Spezialist hat mit dir keine Therapie gemacht oder sowas? Nein, der hat nur die Diagnose gestellt. Wir sind ja mehrere hundert Kilometer extra bis zum Spezialisten gefahren. So, du bist heute 21 Jahre alt. Wie alt warst du, als du zum ersten Mal, ich sag mal, öffentlich draußen in der Schule unter Menschen gesprochen hast? Wie alt warst du? 16. Ja, und wie kam das, dass du es dich dann getraut hast? Ja, wie ich schon gesagt habe, ich bin dann umgezogen und da hat mich halt keiner gekannt und ja, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss es einfach klappen. Und ach so, das ist aus eigenem Antrieb heraus. Du hast keine Therapie gemacht oder sowas? Also ich hatte früher eine Therapie, eine psychologische. Ja. Aber die hat mir gar nicht geholfen. Und dann habe ich mir gesagt, okay, jetzt ziehe ich um und mache meine Ausbildung und dann rede ich. Und es hat funktioniert. Es gab irgendwann einen Morgen, da bist du aufgestanden und hast gesagt, so, heute rede ich. Ab heute rede ich. Ja, so von heute auf morgen geht das nicht. Nein. Das ist schon ein bisschen. Aber dauert schon ein bisschen. Ist dir das dann sehr schwer gefallen zu reden? Ja, das ist mir richtig schwer gefallen. An der ersten Zeit ist es mir richtig schwer gefallen. In der Schule, ich habe ja gleich nach dem Realschulabschluss habe ich gleich meine andere Schule angefangen. Und dann habe ich immer, ich habe zwar geredet, aber nur ein bisschen und ich wollte auch gar nicht, wenn der Lehrer mich angesprochen hat, habe ich gedacht, oh nein, ich will nicht reden. Also die ersten Worte sind dann tatsächlich in einem Schulraum gefallen. Ja, ich habe ja auch, meine Wohnung dann gemietet und da habe ich ja mit meinem Vermieter geredet. Das ist auch, und, ja, genau. So, und wie ist es jetzt heute? Doch nun sind noch wieder einige Jahre vergangen. Klappt es heute perfekt, immer und überall? Es wird immer besser. Also sagen wir mal so, es wird immer besser. Ja. Aber so gerne reden, ja, ich bin keine Plaudertasche. Mensch, deshalb nochmal ein super Kompliment, dass du dich getraut hast, hier anzurufen. Hier musst du ja nur reden. Ja, hier muss ich reden. Hier musst du. Das ist ja super. Warst du aufgeregt, gerade bevor du hier dann dran kamst? Ja, sehr. Das glaube ich. Was machst denn du jetzt zurzeit, Christian? Also ich studiere. Und werde dieses Semester fertig. Ach, du studierst schon? Genau. Ich werde jetzt sogar fertig. Und was hast du studiert? Ich habe Fachrichtung Nautik. Das heißt, ich kriege im Januar mein Kapitänspatent. Ach, das ist ja toll. Du bist halt ein Seemann, wirst du. Genau. Und willst dann auf hohe See hinaus? Genau. Das ist ja toll. Das hört man ja heute kaum mehr. Also äußerst selten. Wie lange muss man dafür lernen oder studieren, bis man das Patent oder? Ja, genau. Dann in der Tasche hat. Kapitänspatent, ja. So heißt es. Also ich habe erst eine Ausbildung gemacht, der extra für das Studium die aufgebaut hat. Ja. Und insgesamt habe ich von 2005 bis 2011 gebraucht. Wow. Und dann geht's raus auf hohe See. Genau, dann kann ich alle Schiffe fahren, alle. Echt, du kannst auch diese riesen Oschis dann fahren? Genau. Diese ganz großen Containerschiffe oder die großen Unterhaltungsluxusdampfer kannst du fahren? Genau, keine Einschränkung. Boah. Alle Größen. Sensationell. Ich habe schon immer Respekt, wenn ich hier in Köln auf dem Rhein diese großen Schiffe sehe. Das sind so Hotelschiffe. Aber die sind ja Pappschachteln gegen die, die auf den großen Meeren dann fahren. Genau. Hast du denn nicht ein bisschen Angst, dann Heimweh zu kriegen, wenn du lange unterwegs bist auf See? Nein, ich hatte ja schon Praxissemester. Ja. Da war ich anderthalb Jahre in Südafrika. Ah ja. Und da habe ich keine Probleme. Kommst du denn aus dem Norden und bist du vertraut mit dem Meer? Nee, ich komme eigentlich aus Sachsen-Anhalt. Aus Sachsen-Anhalt? Ja, wie kam denn dann die Idee, dann Schiffskapitän zu werden? Wenn ich es wüsste. Schiffe waren schon immer mein Traum. Wir sind früher mal in Ostsee gefahren und dann haben die Fischer mich immer mitgenommen auf ihrem Kutter und ja, irgendwann habe ich meinen Traum halt verwirklicht. Super. Wie ist da also der Arbeitsmarkt? Man kriegt sicher direkt einen Job, oder? Ja, also ich habe, man könnte schon einen Job kriegen. Es ist ja international und man kann sich überall bewerben. Also es gibt nicht so sehr viele Konkurrenten, die das gelernt haben? Nee. Nee. Und was verdient man da? Verdient man da gut Kohle, wenn man so einen riesen Pott fährt? Ja. Weißt du das? Ungefähr, sag mal so, was verdient so ein Kapitän von so einem großen Schiff im Monat? Also, Kapitän, 6.000. Ja. Mhm. Und je älter man wird, und steigert sich das wahrscheinlich noch und dann wird das hochgestuft und so weiter. Genau. Mensch, Christian, interessante Sache. Erstmal freue ich mich, dass du widersprichst und dass das so gut geklappt hat und vor allen Dingen, dass du hier angerufen hast. Ja. Und wünsche dir für deinen Beruf, für den tollen Beruf, alles Gute und viel Erfolg. Ich danke dir. Gerne. Alles Liebe, Christian. Okay. Bis tschüss. Dann. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Wenn ihr uns erreichen wollt hier, dann meldet euch unter dieser Nummer, kostenfrei 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de und vergesst bitte nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. Hier ist Sabrina. Sabrina ist 35. Guten Morgen, Sabrina. Ja, guten Morgen, Jürgen. Du hast aber eine tiefe Stimme. Ja, jetzt. Genau. Dein Blick gerade, der ist schon gut. Ich denke mir mal, du kannst dir vorstellen, was dahinter steckt. Also, vielleicht bist du ein transsexueller Mensch. Transsexuell nicht, aber Transvestit. Ein Transvestit? Jawohl. Aber du bist, das heißt, du bist ein Kerl vom Körper her? Genau. Und ich bin Mann, also alles noch dran. Ist alles dran und alles funktioniert auch noch? Genau, ja klar. Ah, ja klar. Aber du brätst dich gerne auf als Frau. Genau, ich brezel mich gerne auf als Frau. Und nennst dich dann Sabrina. Genau, ja. Dann nenne ich mich Sabrina. Und das habe ich eben deiner Redaktion gesagt. Ja. Und dein Gesicht gerade war verblüffend. War schön. bist du irgendwie im Showgeschäft, oder? Nein, gar nicht. Also Hintergrund ist, wie ist man dazu gekommen? Die typische Geschichte früher, so, ne? Ja, Mutter und Strumpfhose und hast du mal gesehen, ziehst du mal an und war dann toll. Mhm. Und dann hat man das so ausgelebt und dann kam natürlich Karneval. Und bei euch in Köln ist es ja nichts Besonderes, ne? Nichts Besonderes, haben wir jeden Tag hier. Sowas. Genau. In der Richtung, ja. Ja, und dann hat man das mal ausgelebt, Karneval, und ist auch ganz gut angekommen. Woher kommst du denn? Ich komme aus der Nähe von dem anderen Ort von Köln, der große Parkplatz von Köln. Der große Parkplatz von Köln? Düsseldorf. Ah, ich verstehe. Na gut, da tanzt ja auch der BR-Karneval. Ja, aber nicht so wie bei euch. Also so Karneval zieht sich wieder so zu Köln. Ist es denn bei dir so der Spaß an der Verkleidung? Oder nein, ist es die nein. Sehnsucht doch, vielleicht lieber eine Frau zu sein? Gar nicht. Also eher so die Sehnsucht, eine Frau zu sein. Hm. Und Hintergrund der ganzen Sache ist, ich habe jahrelang ausgelebt, aber versteckt. Vor meiner Freundin. Achso, du bist heterosexuell und hast eine Freundin? Genau, ich bin ja heterosexuell nicht, ich würde nur sagen bisexuell. Oder bisexuell, nennen wir es so. Also du stehst auch auf Männer. Ja, Tanten halt, ne? Also sind ja Männer. Ja. Ne? Achso, du stehst auf, ach so, wenn, dann stehst du auf Frauen und auf Transen. Und Transen sind dann halt auch Männer. Genau, genau. Also, ne, weil es gibt ja diese typischen TVs, TS, ne, weil DVTs, die zähle ich nicht dazu, weil es sind für mich. Das ist jetzt zu viel Fachjargon. Erzähl mir mal jetzt aus deinem jetzigen Leben. Du bist noch mit deiner Freundin zusammen. Nein. Ich habe mich von meiner damaligen Freundin getrennt, ja, weil mir dieses Versteckspiel, so nach dem Motto, kommst du nach Hause und dann bist du dann in Feme und so und ja, und dann haben wir uns irgendwann mal getrennt, aber nicht aus dieser Angelegenheit, sondern aus einer anderen Angelegenheit raus. Mhm, und dann habe ich dann gesagt, naja, komm, wenn du jetzt eine neue Freundin hast, offene Karten, mach direkt rein Tisch. Ja. Aber die hast du nicht mehr, die Freundin. Nein. Ich habe jetzt eine neue Freundin und die habe ich direkt von. Achso, du hast also doch wieder eine Freundin im Moment. Genau. Ja. Genau, eine neue Freundin. Und die Freundin weiß auch Bescheid, dass du das gerne machst und es ist okay. Genau, die findet das okay, die kommt da völlig mit klar. Und das heißt, dann geht ihr beiden Mädels schon mal shoppen. Nein. Weil das ist so eine Sache, so nach außen so ein bisschen, hier so im Ort ist das so ein bisschen, ja. Also, wo praktizierst du denn es dann? Also zu Hause oder halt schon mal, wenn wir weggehen, so zu diversen Treffen. Ach so, also ganz normal Öffentlichkeit nicht, dann wenn, also in Szene-Treffen oder in Lokale geht ihr zusammen. Genau. Verstehe. Und, aber zu Hause kann es dann durchaus sein, dass ihr beiden mit Pommes rumlauft. Genau. Ja. Und für sie findet das nicht abtörnend oder unmännlich? Im Gegenteil, sie findet es antörnend. Ah, interessant. Sie finden das sehr antörnend und wir überlegen jetzt, ob wir am Freitag nicht mal auf einen, ja, nochmal so einen Stammtisch gehen, den wir nicht kennen. Zu einem Stammtisch, den ihr nicht kennt? Genau. Ja, wo sich Menschen, die diesen Spaß haben, versammeln. Ja, warum nicht? Macht es doch. Was spricht dagegen? Ja, das spricht dagegen. Nur, dass das hier so eine kleine Ecke, also so ein Vorort von Düsseldorf ist, wissen natürlich nicht alle Leute darüber Bescheid. Und wenn du dann hier rausgehst, ist das schlimm? Nachbarn. Ist das schlimm, wenn man das dann erfährt? Meine Eltern wohnen die Ecke rum. Die dürfen das nicht wissen? Die wissen es noch nicht. Noch nicht heißt, dass du eventuell überlegst, es ihnen irgendwann zu erzählen? Nur wie? Ja, wie, indem man es klar ausspricht. Was machst du beruflich? Ich arbeite in einem Büro. In einem Büro? In einem Büro, ja. In einem Büro. Würde aber gerne das Ganze mal so richtig ausleben. Das heißt? Auch so arbeiten gehen. Ja. Weil es dauert schon 2 Stunden, bis ich richtig fertig bin. Ja. Ich meine, dafür brauchst du natürlich wirklich einen sehr toleranten Chef, der das mitmacht. Aber es muss ja vielleicht nicht gleich die Arbeit sein, sondern ein Stadtbummel wäre ja auch schon mal ein Anfang. Stadtbummel, das kannst du ja machen. Ich meine, wir haben schon mal Stadtbummel gemacht, aber jetzt nicht hier so in der Ecke, sondern Ausland, hier, ne? Holland oder so. Mhm. Da macht man das schon, aber ich sage jetzt mal, ich gehe jetzt nicht hier in die Stadt und gehe da einkaufen, weil da einfach die Gefahr zu groß ist, dass man erkennt. Was. Liegt dir denn viel daran, dass deine Eltern das vielleicht dann doch irgendwann wissen? Wär das befreiend für dich? Ja, sehr. Ja. Wie sind deine Eltern denn so drauf? Eher locker oder eher... Das ist halt, klar sind die eher locker drauf, aber wie würdest du, wenn du 60 bist, damit umgehen, wenn dein Sohn... kann ich mich nicht hineinversetzen. Wenn ich 60 wäre und ein Kind hätte, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, und das ist halt sehr schwer und das bedrückt mich schon seit Jahren. Und deshalb ist es halt für mich, ich hatte auch mal überlegt, ob man... irgendwie mal so einen Termin beim Psychiater oder so macht, weil mir liegt auch schon sehr viel dran und auch meiner Freundin, sie hatten auch schon viele Gespräche, dass man sagt, die komplette Umwandlung. Aha, also geht es doch in Richtung Transsexualität und nicht Transvestit. Das schon, aber... ja gut, dann da brauchst du natürlich erstmal fachkundige Unterstützung. Das ist ein ganz anderes, ernstes Thema dann. Ja. Und da fängt es halt natürlich an bei den Eltern. Und das ist die Sache, wie erklärt man ihnen das? Und das ist in der Tat äußerst schwierig, äußerst schwierig. Sabrina nenne ich dich jetzt. Wie heißt du denn eigentlich? Ich heiße eigentlich Andreas. Andreas, ich würde dir gerne eine Beratung noch anbieten. Ja, das wäre schön. Gerade auch in Bezug auf Transsexualität. Da haben wir so einige ganz gute Kontaktstellen. Kannst du dich einfach ein bisschen informieren und es kann ja nicht schaden. Nö, das wäre super. Ja, dann wünsche ich dir alles Gute. Geh deinen Weg, wie immer er auch aussehen mag, und zieh ihn durch. Und ich wünsche dir alles Liebe. Ja, wünsche ich dir auch, Jürgen. Und alles Gute. Ich denke mal, dieses Jahr, hoffe ich, hören wir uns nicht mehr. Ich wünsche dir ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch und nimm's bei dem Wetter. Dankeschön. Wünsche ich dir auch. Alles Gute, ja? Sabrina. Ciao. Tschüss. Okay, wie funktioniert das jetzt? Ruf du legst einfach auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer für euch. Und hier ist Katrin. Katrin ist 20. Guten Morgen, Katrin. Ja, hallo. Hallo, Katrin. Um was geht's denn bei dir? Ja, bei mir geht's halt darum, dass mein Freund und ich, finde ich, zu wenig Sex haben. Aha, wie lange seid ihr schon zusammen? Ja, jetzt seit 3 Monaten. Ist doch noch nicht lang. Ja, aber, Nee, ich meine, ich stell's einfach mal so fest. Wie oft habt ihr denn Sex? Ja, jetzt in der gesamten Zeit vielleicht, ja, so 6-7 Mal. In den 3 Monaten, 6-7 Mal? Ja. Du hast nicht so viel. Ja, finde ich auch. Ja. Das ist ja eben das Problem. Ich meine, ich habe mit ihm gesprochen und ja, für ihn ist das halt nicht so wichtig. Weil ich finde, das gehört halt zu einer guten Beziehung dazu. Ja, finde ich auch. Ist er so alt wie du? Nee, er ist 2 Jahre älter als ich. Hm. Er sagt, das ist für ihn nicht so wichtig. Ja, genau. Komisch, ne? Ja. Ich finde das auch, ja, ich weiß nicht, also... Wie ist denn so euer Umgang miteinander? So, ist das schon zärtlich und erotisch? Ja, wenn er sich drauf einlässt, dann schon. Aber es fordert halt viel Überredungskunst, bis es denn überhaupt mal so weit kommt. Ja, aber ich meine auch so im normalen Alltag, da kann man ja auch, wenn man sich sehr mag, sehr zärtlich miteinander umgehen. Tut er das mit dir? Ja, vielleicht nicht so, wie ich das gerne hätte. Also es ist schon so, dass, weiß ich nicht, wie soll ich das sagen? Wenn andere Leute dabei sind, dass er dann halt schon eher abweisender ist, als wenn wir alleine sind. Mhm. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wo habt ihr euch kennengelernt? Wir machen beide unser Abitur nach und da haben wir uns in der Abendschule kennengelernt. Mhm. Und Du bist sehr verliebt? Ja, schon. Ja. Aber das ist so ein Schatten, ne? Der auf der ganzen Geschichte liegt. Ja, richtig, genau. Ja, ich habe, ja, wie gesagt, eben auch schon mit ihm darüber geredet und Man denkt ja dann auch irgendwie so, liegt's an mir? Mach ich was falsch, ne? Das sind natürlich dann Selbstzweifel. Oder gefalle ich ihm nicht oder findet er mich nicht geil oder sowas, denkt man ja alles. Ja, genau, das ist halt das, was mich sehr belastet. Wenn ihr denn die paar Male Sex hattet, wie du es gerade beschrieben hast, ist das dann schon doch sehr guter Sex und sehr innig und intensiv? Ja, doch schon. Also wenn er sich drauf einlässt, dann ja, aber wie gesagt, es fordert halt sehr viel Überredungskunst, dass er sich dann drauf einlässt. Ja, hat er dir vielleicht mal ein bisschen erzählt, ich gehe mal davon aus, dass er auch schon Beziehungen vor dir hatte, oder hat er keine Beziehung vor dir? Ja, soweit ich weiß schon. Hm. War das da auch so? Hat er da irgendwas mal zugesagt? Nee, das weiß ich nicht. Weißt du, ob er viel onaniert? Nein. Ich fand, das war noch ein bisschen früh, um... Das zu fragen alles. Ja, genau. Hm. Das würde nämlich verraten, ob er wirklich wenig sexuelles Interesse hat. Es gibt ja Menschen, in der Tat auch so junge, auch jüngere Menschen, die einfach nicht viel... so viel Bock haben, gibt's. Hm. Aber ich wäre an deiner Stelle auch skeptisch. Irgendwas ist da im Busch. Ja, irgendwas ist im Busch. Auch, ich weiß nicht, vielleicht ob er irgendwie doch noch jemanden nebenbei laufen hat oder so, ich weiß nicht. Genau, es gibt viele Möglichkeiten, dass er vielleicht ein schlechtes Gewissen hat, dass da irgendjemand anderes noch ist und er sich nicht so ganz auf dich einlassen will. Hast du denn den Eindruck, dass er schon sehr verliebt ist oder ist er da auch eher zurückhaltend? Ja, wie gesagt, also wenn wir alleine sind und... Ja, ich meine so im Normalen. Dann schon, aber ja, so halt in der Öffentlichkeit eher nicht. Auch nicht, Also, gibt's viele Möglichkeiten. Du hast recht, es kann sein, dass da noch jemand anders ist, irgendwie. Ja, aber andererseits, ich meine, ich kenne ja auch seine Familie und die wissen auch alle von mir und von daher glaube ich nicht, dass da irgendwie jemand vor mir war. Also, dann kann es sein, ich meine, das ist hart, man muss es aussprechen, dass du für ihn wirklich nicht so anziehend bist sexuell. Das könnte sein. Mhm. eine ganz andere Überlegung ist, muss man auch immer berücksichtigen. Bist du sicher, dass er ausschließlich oder dass er wirklich auf Frauen steht? Ja, da habe ich mir noch gar nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht. Es muss nicht sein, aber man kann es auf jeden Fall bedenken, dass er sich vielleicht letztendlich innerlich mehr zu Männern hingezogen fühlt und sich das nicht traut zu leben und deshalb eine Beziehung mit einem Mädchen eingegangen ist, aber das eben nicht so richtig intensiv füllen kann. Ja, das kann natürlich auch sein, aber ich glaube, dann hätte er ja nicht, ich meine, er hat ja auch darauf hingearbeitet, dass... Ja, es ist schwierig, wir stochern da so ein bisschen im Nebel. Ich finde, gut, ihr seid drei Monate zusammen, du kannst das Ganze ja noch mal ein bisschen beobachten. Vielleicht taucht er ja auch noch mehr auf. Wenn das nicht der Fall ist und es so wenig bleibt, finde ich, kannst du doch noch mal intensiver mit ihm reden und auch von ihm verlangen, dass er dir das noch ein bisschen eingehender erklärt. Ja, das ist ja genau das Problem, dass er sich ja halt auf solche Gespräche nicht einlässt. Also er blockt dann eher ab, wirklich als ob er irgendwie was zu verheimlichen hätte. Andererseits glaube ich das nicht, weil er ja im Grunde genommen, wenn er denn Zeit hat, dann auch die Zeit mit mir verbringt. Ja. Da ist guter Rat teuer und schwierig. Ich würde wirklich sagen, wie ich es gerade schon formuliert habe, guckst dir noch ein bisschen an. Du bist ja verliebt in ihn. Gibt der ganzen Sache nochmal eine Chance. Er weiß das ja auch, dass das ein Problem zwischen euch beiden ist. Aber ich weiß nicht, ob er sich der ernsten Lage so bewusst ist. So, deshalb musst du ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn es wirklich dir sehr, sehr großen Druck bereitet, dann sag es ganz klar, dass du so eigentlich nicht eine Liebesbeziehung führen möchtest und kannst. Mhm. Und dann muss er irgendwas sagen und tun. Letztendlich kann das natürlich auch dazu führen, dass eine Trennung passiert irgendwann. Ja. Du kannst ihn nicht zum Sex zwingen. Also muss er aber du kannst ganz klar deine Bedürfnisse äußern. So klar, dass er kapiert, wie ernst es ist. So, und wenn er dann, das ist interessant, wie er dann darauf reagiert. Ja gut, das ist ja auch... ich meine, wenn ich ihm jetzt irgendwie sage, ich liebe dich oder so, ich meine, da kommt ja auch ein ich liebe dich zurück, aber ich weiß halt nicht, ob er das auch wirklich so meint, das ist mehr... Weiß man nicht. Mhm. Ja, ich sag halt, ich liebe dich und er sagt, ich lieb dich auch. Und liebhaben und jemanden lieben, das ist halt ein Unterschied. Stimmt, und, stimmt. Deswegen weiß ich halt nicht, ob er das wirklich ernst meint. Noch ein Tipp. Wenn du anfängst, noch klarer mit ihm zu reden... und sagst, dass du es so nicht aushalten kannst und er sich immer wieder windet und sagt, dann schlag ihm einfach mal vor, dass ihr vielleicht ein, zwei Mal zu einer Sexualberatungsstelle geht. Ja. Da kannst du testen, ob der es ernst meint. Wenn der es ernst meint und ihm daran gelegen ist, dann sagt er, okay, ich komme mit, machen wir mal. Da sitzen neutrale Personen mit einem Fachmann, mit dem kann man reden. Wenn er sich da auch wieder rauswindet, dann ist das alles Warnschüsse an dich, finde ich. Ja, aber ich meine, das dauert ja auch, bis man dann einen Termin kriegt. Nicht unbedingt. Ihr sollt ja keine Therapie machen, nur mal so eine Beratung. Das wird dir meine Psychologin jetzt mal erklären. Die ruft dich jetzt gleich nochmal an. Ja, und mach deinen Mund auf, wenn du sagst, so kann ich nicht mehr leben und mach ihm klar, dass es sehr ernst ist und dich belastet. Ja. Ja? Okay. Dann wünsche ich viel Glück und alles Gute und du legst auf und Heide, meine Psychologin, ruft dich gleich an. Alles klar, vielen Dank. Gerne, alles Gute. Tschüss, Katrin. Ja, tschüss. 1:29 haben wir. Anne ist hier, 32. Guten Morgen, Anne. Hallo, Domian, guten Morgen. Hallo, Anne. Ja, um was geht's bei dir, Anne? Ja, bei mir geht's um mein abruptes Beziehungsende, was mich heute irgendwie eiskalt erwischt hat. Heute? Ja, heute. Vor ein paar Stunden und ich habe nicht den Hauch einer Ahnung gehabt, dass ich einen anderen Plan brauche für mein Leben. Wie lange warst du mit diesem Mann? Es geht um einen Mann? Nee, es geht um eine Frau. Es geht um eine Frau. Wie lange warst du mit der Frau zusammen? Wir waren 6 Jahre zusammen, 6 Jahre. Fünf Jahre verheiratet. Und was ist jetzt heute passiert? Heute hat sie mir gestanden, dass sie seit einem halben Jahr eine Beziehung zu einer anderen Frau hat. Und dass sie eine Entscheidung getroffen hat und jetzt geht. Zack. Und nach einem Gespräch von einer Viertelstunde ist sie aufgestanden, hat den Raum verlassen, ihre Tasche hat sie genommen und ist gegangen. Boah, ist das hart. ist jetzt bei dieser anderen Frau. Boah, ist das hart. Ihr seid verheiratet. Ja. Und wir haben bis gestern Abend gemeinsam Familienplanung betrieben und ein Haus geplant und Weihnachtsgeschenke gekauft für ein Weihnachtsfest, von dem sie wusste, dass sie es nicht mit mir verbringt. Boah, ist das krass. Ist das krass. Ist das krass und gemein. Und feige. Und ich krieg überhaupt kein Gefühl dazu, weil das überhaupt nicht zu dem Menschen passt, von dem ich geglaubt habe, dass ich sie kenne. Da kann man mal wieder sehen, wie Menschen lügen können, ne? Sogar die Menschen, die man meint, sehr gut zu kennen. Wie die lügen können und sich verstellen können. Und sie sagten mir noch nicht mal jetzt, wo alles gelaufen ist, irgendwas dazu, außer, ja, ich weiß, dass das schlimm ist. Das Gespräch hat eine Viertelstunde gedauert, sagst du. Ja. Und dann hat sie ihre Sachen gepackt und ist abgehauen zu der anderen. Mit der sie ein halbes Jahr schon eine Beziehung führt, von der du natürlich gar nichts mitbekommen hast. Ich habe ihr das auf den Kopf zugesagt und sie hat es geleugnet. Was hast du auf den Kopf zugesagt? Naja, es häuften sich so Geschichten, dass jemand fragte, wo war sie denn? Sie war ja gar nicht da und da, wo sie mir gesagt hatte, dass sie wäre. Oder sie hat die Telefonlisten vom Telefon gelöscht, die gewählten Nummern. Mhm. Oder hat eine Buchungsbestätigung für zwei Personen bekommen und ich war nicht die zweite Person. Ach so. Und ich hab sie ganz offen drauf angesprochen, habe gesagt, was ist das? Ja? Das kann doch nicht sein. Ich habe wirklich geglaubt, das kann nicht sein. Das ist eine Häufung unglücklicher Zufälle, weil ich das nicht mit unserer Beziehung in Übereinstimmung also habe. Also du hast sie immer wieder in der letzten Zeit auch sowas angesprochen? Nee, eigentlich war das einmal. Und was hat sie darauf dann geantwortet? Was ich ihr denn da unterstellen wolle? Sie war böse. Fast schon beleidigt. Beleidigt, genau. Und was ich ihr denn unterstellen wolle, das kann ja gar nicht sein. Und das war eine total innige Beziehung. Wir haben unglaublich viel Zeit zusammen verbracht. Und ich krieg's nicht auf den Schirm. Was waren denn vorhin Ihre ersten Worte? Wir müssen reden. Wir müssen reden. Dann ist schon, wenn jemand sagt, wir müssen reden, oh Gott, dann kann man schon denken, jetzt kommt nichts Gutes. Und wir hatten immer eine total gute Gesprächskultur. Wir haben eigentlich, so dachte ich bisher. Und Sex? Wie lief der Sex? Wir hatten tollen Sex. Tollen Sex? Ja. Du bist sicher, dass sie es auch toll fand? Ja. Und? Stehst du ja quasi jetzt im Moment unter Schock. Ja, völlig. Ich krieg das überhaupt nicht auf meinen Kasten. Sechs Jahre, dann 5 Jahre verheiratet und dann macht die sowas. Ich krieg überhaupt kein Gefühl dazu, weil ich überhaupt nicht realisiere, dass alles, was sie gestern Abend noch gesagt hat oder das ganze letzte halbe Jahr gesagt hat, eine Lüge war. Ja, und dann auch noch die Weihnachtsvorbereitung, wie du gerade geschildert hast, wo sie schon wusste, dass das wird kein gemeinsames Weihnachten geben. Weißt du, wer die Dritte ist im Bunde? Ja. Weißt du? Also ich kenn sie nicht. Ich weiß, aus welchem Kontext sie kennt, ja. Ihr seid verheiratet, habt zusammen eine Wohnung. Das heißt, da sind ganz viele Sachen, die noch geklärt werden müssen jetzt. Hier wird morgen, übermorgen, irgendwann wird sie wiederkommen und sich Sachen holen. Und wie, hast du einen Hauch einer Ahnung, wie du dich verhalten wirst? Überhaupt nicht. Also ich würde auch vermuten, ich habe ihr zutiefst vertraut. Sie weiß, wann ich nicht zu Hause bin. Ich habe nie gefragt, wann sie wo, wie, mit wem war. Das war immer okay. Und offensichtlich hat sie das. Also sie wird auch wissen, wann ich nicht zu Hause bin, wann sie hier Sachen holen kann. Ich glaube wirklich, dass sie einen ganz klaren Cut gemacht hat. Und das mit sich selbst klar hat, aber mit mir nicht mal drüber gesprochen hat. Die Welt ist ja voll von solchen Geschichten. Ich finde es so schlimm, wie man das einem Menschen antun kann, mit dem man so lange zusammen war und den man offensichtlich zumindest irgendwann mal auch sehr geliebt hat. Dass man das allein, man hat ja Respekt vor einem Menschen, mit dem man so lange zusammen ist. Dass man das einem antut, ist mir unbegreiflich. Ist mir unbegreiflich. Und sie sagt, also sie behauptet jetzt immer noch, dass der andere hätte ja mit uns nichts zu tun gehabt. Hm. Und sie hätte nicht gewollt, dass ihre Gefühle sich verändern und... Ja, das sind immer die ganzen Schwafeleien. Kannst du alles vergessen. Kannst du alles in der Pfeife rauchen. Ja, du musst jetzt irgendwas überlegen, wie du dich verhältst, wenn sie kommt. Also erstmal finde ich, hast du allen als Recht der Welt nochmal auf den Putz zu hauen und dass sie dir das erklärt, wie sich das entwickelt hat. Da muss ja ein Manko in eurer Beziehung irgendwie gewesen sein für sie. Das leugnet sie. Das habe ich ja gefragt. Was war das? Sie hat noch nie vorher in einer anderen Beziehung jemanden betrogen. Was ist das, was dir gefehlt hat? Was warum hast du nicht mit mir drüber gesprochen und wir hätten die Chance gehabt, irgendwas zu verändern. Sie sagt, es hat ihr nichts gefehlt. Sie war glücklich, sie war zufrieden, es war alles toll. Und das ist noch schlimmer, wenn man das dem anderen, dem Zurücklassenen sagt. Ja. Denn das tut dir ja noch weher. Somit wirst du ja noch hilfloser. Ja, ich bin völlig machtlos. Ich muss mit der Entscheidung, die sie gefällt, jetzt irgendwie klarkommen. Ja, das glaube ich auch. Wenn die dir jetzt gesagt hätte, pass mal auf, damals, du bist zu zickig oder zu nachtragend oder du bist zu lahm im Bett, oder so, da kann man ja was mit anfangen. Wenn es einem auch wehtut, aber da kann man was mit anfangen. Aber so, wenn sie sagt, das war super und ganz toll und... Sie hätte das halt mitgenommen, weil es ein schönes Gefühl war und hätte gedacht, das hat mit uns nichts zu tun. Ego-Tusse. Ja, aber... Das kriege ich nicht überein mit der Person, die ich geheiratet habe, die ich geglaubt habe zu kennen. Mhm. Ich kriege irgendwie kein Bein auf den Boden. Also du hast recht, dir bleibt gar nichts anderes übrig, als das einfach so hinzunehmen. Du kannst ja gar nichts machen. Wenn die das so klar gesagt hat, die hat ganz klar gesagt, dass sie nicht mehr mit dir zusammen sein will. Ja. Mhm. Habt ihr gemeinsame Freunde oder Freunde? Ja, na klar, wir haben einen großen gemeinsamen Freundeskreis. Und offensichtlich wusste die Hälfte Bescheid, nur ich nicht. Ach, das kommt auch noch hinzu. Ja. Vielleicht erfährst du ja da von der einen oder anderen Person demnächst irgendetwas, was dir das Ganze ein bisschen mehr erklärt. Also bisher war es so, dass die Leute, mit denen ich gesprochen habe, völlig genauso ratlos sind wie ich und auch vor... Naja, du hast ja noch nicht mit so vielen wahrscheinlich gesprochen jetzt, die paar Stunden. Nee, nein. Boah, das tut mir leid, Anne. Das tut mir wirklich leid. Das ist ein harter Schlag. Das ist insofern auch hart, weil einem das so das Vertrauen in Menschen zerstört, ne? Ja, das stimmt. Das heißt, bei jeder nächsten Beziehung würde man auch immer denken, Mensch, wer weiß, was da brodelt in der Person und ich weiß nicht, was los ist. Ja. Jetzt musst du gut durch die Zeit kommen. Mhm. Aber das ist leichter gesagt als getan. Und ich muss voll arbeiten und Bachelorarbeit schreiben. Ich mache noch einen Uni-Abschluss und irgendwie alles. Aber vielleicht ist das wiederum auch eine Chance, wenn du dich da volle Kanne reinwirfst jetzt in die Arbeit, dass du das erstmal gar nicht so, wenn du das kannst. Manche Leute können das nicht. Manche können das aber. Dass du dich betäubst mit Aktivitäten und deiner Arbeit. Ja. Mehr kann man gar nicht sagen im Moment. Ja. Es wird interessant sein, was für eine Meinung du zu dieser Frau hast, sagen wir mal, in einem halben Jahr oder in einem Jahr. Jetzt bist du ja noch unter Schock, wie gesagt. Ja. Wenn du das alles ein bisschen abgeklärter siehst, wie du dann sie einstufst, ob dein Urteil hart ist. Im Moment ist das Urteil hart und ich finde es auch berechtigt. Ich würde sie auch sehr hart beurteilen, die Frau. Irgendwie beurteile ich sie gar nicht, weil ich das nicht in meinen Kopf bringe. Also natürlich, mir ist schon bewusst, dass ich durchaus in der Position wäre, sauer zu sein oder deprimiert oder ich habe keine Ahnung, irgendeine gefühlsmäßige Reaktion zu zeigen, aber das... Ich glaube, das liegt daran, weil du das noch gar nicht richtig glauben kannst. Ja. Das ist noch nicht real für dich. Ja. Ja. Ja, die Konsequenzen, die das für mein Leben und für meinen Alltag hat, sind noch nicht klar für mich. Nee. Ja. Mensch, Anne, tut mir wirklich leid. Außer Zähne zusammen und jetzt dadurch, glaube ich, gibt es gar keinen guten Rat. Und treff dich mit Freunden, arbeite viel, soweit es irgend möglich ist und sieh, dass du über die Zeit kommst. Ja. Lass dich bloß nicht hängen, fang nicht an zu saufen, nimm keine Tabletten, gar nichts. Es ist alles nur schlecht für dich. Du musst deinen Abschluss gut hinkriegen und du weißt selbst, wohin du willst. Anne, ja. Möchtest du noch ein paar Worte mit meiner Psychologin vielleicht sprechen? Ja, gerne. Gerne. Heide ist das heute Nacht. Die ruft dich gleich an, du legst auf und sie meldet sich gleich. Ja, super, danke. Alles Gute von Herzen. Danke. Tschüss. Mach's gut, tschüss. Tschüss. Mohammed, 20 Jahre, guten Morgen. Schönen guten Morgen, Domian. Ja, Mohammed, etwas verzögert. Ja, ich weiß gar nicht so wirklich, wie ich anfangen soll. Und zwar, ich bin mit meiner Freundin, die Vanessa, schon seit 2 Jahren zusammen. Wir kennen uns seit 5 Jahren. Mhm. Und wir wissen jetzt seit 2 Monaten ungefähr, dass wir ein Kind kriegen. Mhm. Und es wissen von ihrer Seite aus schon alle Bescheid, nur halt, ich habe das noch nicht meinen Eltern erzählt. Und heute kam noch so ein Schicksalstag, würde ich den mal nennen. Meine Freundin sitzt im Krankenhaus, ist etwas passiert heute Morgen. Was ist denn passiert? Ja, wie soll ich das sagen? Und zwar, sie war ganz normal in der Arbeit. Ja. Sie arbeitet im Krankenhaus. Und dann kam ein Anruf, Schatz, es geht mir nicht gut, kannst du mich bitte irgendwie abholen? Ja, und da hat sie halt Blutungen gehabt, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Und habe ich sie sofort geschnappt und zum Gynäkologen gegangen. Der sagte uns aber letzte Woche, es ist alles in Ordnung und ein Herzschlag ist da und alles ist wunderbar. Und ja, dann sind hat wir heute nach 2 Monaten schon Herzschlag? Weiß ich, ja, ist das schon? Wird man nicht? Ja, eigentlich schon. Mhm. Und er sagte uns ja letzte Woche, dass ein Herzschlag da ist. Mhm. Und wie gesagt, heute durch diese Blutung habe ich gesagt, wir gehen jetzt heute dahin. Mhm. Und da sagt er, es wäre nichts mehr da. Oh. Ja, und er sagt, er hätte nie einen Herzschlag gehört, jetzt angeblich. Und hat uns dann ins Krankenhaus geschickt. Wir sind dann hin. Mhm. Sie wurde nochmal untersucht. Und dann wurde aber gesagt von der Ärztin, dass da halt noch eine Fruchthöhle ist und da drinnen auch was ist. Mhm. Aber halt kein Herzschlag vorhanden ist. Was heißt das? Heißt das, dass der Fötus abgestorben ist? Oder? Ja, es heißt, also die Fruchthöhle ist da. Mhm. Und es ist auch etwas drin und die Nabelschnur ist auch zu erkennen. Aber es ist halt noch kein Herzschlag da. Ja, was heißt das jetzt? Heißt das, dass er noch nicht da ist, weil das noch nicht entwickelt ist, oder ist es verstorben? Also es kann sein, dass der Gynäkologe, also ihr Frauenarzt, sich verrechnet hat und deswegen warten die jetzt auch noch 1 oder 2 Tage. Mhm. Vielleicht kommt der Herzschlag noch. Mhm. Aber sie haben zu uns gesagt, zu 99% ist es nicht mehr der Fall, aber sie wollen halt diesen 1% noch ausschließen. Ach so, das heißt, man muss leider damit rechnen, dass es eine Fehlgeburt wird. Genau, und das, ja okay, es ist auf jeden Fall traurig und also ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll und eigentlich wollte ich dich ja anrufen, um mir einen Rat zu holen, wie ich das meinen Eltern beibringe, wie halt ein Kind kriegen. Und jetzt ist das halt so heute passiert. Verstehe. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie es weitergehen soll. Ich verstehe. Aufgrund deines Namens deute ich mal, dass du muslimischer Herkunft bist. Genau. Ja. In Deutschland geboren? Genau, ja. Deine Eltern Türken? Nein, aus Libanon. Aus Libanon, ja. Und aber ich meine, ich habe noch 2 Geschwister, die sind älter wie ich, sind schon verheiratet, sind alle hier geboren. Und deine Freundin, ist das eine Deutsche oder kommt sie auch aus einer... Nee, das ist eine Deutsche, ja. Ah, das ist eine Deutsche? Ja. Also wie ist das bei euch in der Familie? Wäre das erlaubt, mit einer deutschen Frau zusammen zu sein? Also meine Eltern haben das von Anfang an toleriert. Mhm. Also ich und meine Freundin wohnen auch zusammen. Ach so offen ist das. Ja, und also mein Vater sieht auch die Wohnung eigentlich. Wir haben eine wunderschöne Wohnung, wir haben 2 Hunde. Also es ist eigentlich ein Wunder, also die Frau für mich, mit der ich also für immer zusammenbleiben will. Aber das ist doch schon mal gut zu hören. Es gibt ja nun genügend Geschichten, wo dann die Eltern sagen, wir wollen keine deutsche Freundin für dich. Du darfst sie nicht haben. Das ist bei dir ja nun nicht der Fall. Ja, das ist nicht der Fall. Ich weiß also jetzt auch auf jeden Fall, dass von meiner Mutter aus das kein Problem wäre. Sie würde sich, denke ich mal, freuen. Mhm. Aber mein Vater ist immer so eine tickende Zeitbombe. Ne? Da weiß man nie, wie der jetzt reagiert. Ne? Und ja, aber er, um es nochmal klar zu sagen, er ist ja damit einverstanden, dass ihr beiden zusammen seid. Ja, aber ich glaube, er hatte trotzdem einen anderen Weg für mich geplant. Ah, verstehe. Also er hatte sich mehr vorgestellt, ja okay, er ist jetzt mit ihr zusammen und die haben Spaß und dann ist vielleicht eine Jugendliebe. Der soll sich austoben. Genau, so in dem Sinne. Ja. Aber das ist bei mir nicht, also wenn ich eine Frau liebe, dann und die Beziehung ist gut und es ist toll da und Harmonie da, dann bleibe ich natürlich mit der zusammen und lasse mich nicht irgendwie einreden oder sonst irgendwas. Ne? Jetzt ist ja die Frage, erzählst du deinen Eltern, was jetzt da los ist? Oder erzählst du es ihnen nicht? Ja, das ist genau das Problem. Das ist das Problem, ne? Ja. Ich würde spontan sagen, erzähl es ihnen. Ich meine, du bist ja schon weit gegangen und sie haben dir ja schon sehr viel, auch wenn der Vater ein bisschen anders drauf ist, aber letztendlich hat er es ja geduldet, dass ihr zusammenzieht. Mhm. Wenn du ihm das jetzt so sagst, bringt ihm das, macht ihm das noch klarer, dass du in einer anderen Realität lebst, als er sie gerne für dich sehen würde. Ja, wenn du es nicht sagst, nimmst du viel zu sehr Rücksicht auf sein Denken. Es ist ja dein Leben und deine Gefühle. Darum geht es. Ja, es ist ja aber auch so, dass, also ich habe sie ja auch immer mit zu meinen Eltern genommen, mhm, und also es ist alles gar kein Problem. Also wir sind auch gar nicht streng irgendwie aufgewachsen, ich und meine Geschwister. Mhm. Wir hatten alle Freiheiten. Mhm. Das war alles gar kein Problem. Mhm. Aber also meine zwei Geschwister, die haben jetzt auch jemand von unserem Land, auch Leute, die Arabisch sprechen. Mhm. Und ich glaube, das ist eher mehr so das Problem dann von meinem Vater. So, das habe ich schon verstanden. Aber ich meinte, indem du einfach jetzt so von deinem Leben erzählst und ihnen das auch als Wahrheit eben auf den Tisch legst, dadurch wird er vielleicht auch eher gezwungen, deinen Weg zu akzeptieren und zu kapieren, dass er das eben nicht vorgeben kann mehr, wie du leben sollst irgendwann. Ja, und dann musst du natürlich vielleicht auch in Kauf nehmen, dass es da eine Auseinandersetzung gibt. Kannst du das nicht zuerst mit deiner Mutter mal besprechen? Die ist doch noch lockerer drauf, sagst du. Ja, auf jeden Fall. Also das ist eigentlich, aber ich würde gerne lieber erstmal den schwierigeren Part sehen, das wäre mein Vater, dann habe ich das schon mal hinter mir. Ja, aber ist es nicht klüger? Deine Mutter kennt deinen Vater noch besser als du. Und ja, aber da stimmt die Harmonie auch nicht mehr so. Ach so. Ja gut, wenn du dir erst den härtesten Brocken nehmen willst, dann sag es ihm. Ich finde es gut, wenn du es sagen würdest. Es macht dich selbstbewusster und es stärkt dich mehr für deinen Weg, finde ich. Also ich will das auf jeden Fall sagen, ne? Ja, dann aber sag. Ich weiß nicht. Also da ist trotzdem immer noch so eine, wie so eine Mauer, ne? Also ja, du hast ja auch Angst vor der Reaktion. Ja, genau. Aber wie könnte er, sagen wir mal, im krassesten Fall reagieren? Dass er zu mir sagt, ja, du bist zwar mein Sohn, aber was du machst, ist deine Sache. Du interessierst mich nicht mehr. Und ich bin mir eigentlich zu 100% sicher, dass er so reagieren wird. Okay, aber wenn er immer noch sagt, du bist zwar mein Sohn, klingt das besser, als wenn er sagen würde, du bist nicht mehr mein Sohn. Das wird er nicht sagen. Ja, aber nehmen wir mal an, das Kind, also das ist einfach so ein Problem jetzt. Mohammed, wir wollen mal hoffen, aber es gibt wahrscheinlich nicht so viel Hoffnung, wie du es gerade geschildert hast. Das Kind kommt doch noch zur Welt. Was bleibt dir denn anders übrig, als es dann zu sagen? Über was reden wir? Da musst du zu dem stehen, was dein Leben ist. Punkt aus. Egal, was der Vater sagt. Und wenn er sagt, du bist erstmal nicht mehr mein Sohn, dann ist das eine Schande, dass er das sagt, finde ich. Aber vielleicht besinnt er sich auch wieder nach einer gewissen Zeit. Ja, nee, ich werde es auf jeden Fall tun, aber ich weiß halt noch nicht, wie ich diesen, also in welchen Weg wege ich das tue, also wie ich das sage, ne? Also ja, ich möchte es auf jeden Fall, aber mach es bald. Größter Vorsicht. Ja, mach es bald, schieb es nicht zu lange vor dir her, dann hast du immer mehr Angst davor und es wird immer komplizierter. Der Sachverhalt ist nicht kompliziert zu erklären. Suche einen guten Moment in den nächsten Tagen und sag es. Das wäre mein Rat. Ja? Okay. Ja, ich werde es auf jeden Fall versuchen. Dann wünsche ich dir viel Glück dafür und hoffe, dass er gut reagiert. Und auch einen herzlichen Gruß an deine Freundin und alles Gute. Und wir drücken die Daumen, dass es vielleicht doch alles gut wird. Vielen Dank, Domian. Ich danke dir. Gerne, Mohammed. Auf Wiederhören. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. So, weiter geht es mit Jürgen und Jürgen ist 68. Guten Morgen. Hallo? Ja, grüß Gott. Ja, hallo Jürgen. Ich werde jetzt 69. Ja, entschuldige. Das macht nichts. Du bist 69 Jahre alt und heißt mit Vornamen so wie ich. Ja, ah ja, das weiß ich, ja. Ja. Jürgen, warum rufst du mich an? Ja, ich habe ein grausames Erlebnis vor einem Monat gehabt, das heißt im Oktober. Ich habe meinen Freund verloren, nach 48 Jahren. Der ist durch einen Unfall innerhalb schon 4 Wochen verstorben. 48 Jahre, Freund, war das eine homosexuelle Beziehung? Ja. Ja, ihr wart 48 Jahre zusammen? Ja, wir haben 48 Jahre auch zusammen gewohnt. Boah, was für eine lange Zeit. Und was ist jetzt genau passiert? Ja, der ist gefallen und hat seinen Halswirbel gebrochen. Wo ist er gefallen? In der Wohnung? Ja, bei uns im Haus. Mhm. Und dann war er gelähmt. Wie heißt das nochmal? Vom Kopf an gelähmt. Ja, ja. Und dann war er 4 Wochen auf der Intensivstation in Koblenz am Evangelischen Stift. Mhm. Und dann ist er zur Reha auf Station 2 gekommen. Und nach 3 Tagen ist er dann plötzlich verstorben. Ohne, wie soll ich sagen, ohne Vorwarnung. Ja, an was ist er dann verstorben? Sehr wahrscheinlich Multiplex-Organversagen oder sowas ähnliches. Mhm. Er war ja ganz gelähmt. Mhm. Der kriegt, was kriegt er denn? Atemunterstützung. Ach so, er war schon sehr schwer angeschlagen. Ja, ja. Sehr. Aber du hast mit ihm vorher noch sprechen können. Ging das noch? Einen Tag vorher, ja. Ja, also, ich war jeden Tag bei ihm. Und er war ansprechbar. Ja, und ja. Und in dem Kopf auch ganz klar. Und ja, ja. Und vom Geist her alles in Ordnung. Wie hat er denn diesen schweren Unfall dann aufgenommen? Das ist ja ein extrem schwerer Schicksalsschlag, dann so gelähmt zu sein nach dem Unfall. Er hat mich bedauert, weil ich einen Nervenzusammenbruch bekommen habe, weil ich ja wusste, was auf mich zukam. Mhm. Aber ich hätte ihn ja lieber hier noch gepflegt. Ja, ja, natürlich. Am liebsten wäre ich mit ihm zusammen dann gegangen, ja. Mhm. Aber... Wie alt ist dein Freund geworden, Jürgen? 72. 72. Ich muss nochmal meinen Respekt zum Ausdruck bringen. Das ist sehr selten, dass schwule Beziehungen so lange halten. Das ist ja ganz, ganz, ganz toll. Ja, da waren wir auch stolz drauf. Und ihr habt ja noch eine Zeit erlebt, wo es nicht einfach war, schwul zu sein, ne? War für uns kein Problem. Ja, für euch nicht, aber du weißt, was damals war, ne? Die Gesellschaft war ja, nicht... Ja, nur von meiner Familie her, vom Friedrich-Familie her gar nicht. Ich bin gut aufgenommen worden. Mhm. Meine Familie hat bis heute noch Probleme, aber das interessiert mich nicht. Und in der Öffentlichkeit waren wir in der Geschäftswelt. Ja. Wir haben ein großes Geschäft in Frankfurt gehabt. Mhm. Und da waren wir voll akzeptiert. Mhm. Das war kein Problem. Also das waren sehr schöne und erfüllte Erfahrungen. Ja, und vor allen Dingen, ich wünsche jeden so einen Partner, den ich gehabt habe. Mhm. Ja. Wenn man nach 48 Jahren einen Menschen verliert, den man so liebt. Ja, und er hat mir nie ein böses Wort gesagt. Wie geht es dir heute? Schlecht. Ich möchte am liebsten auch da sein. Mhm. Und ich weiß auch nicht, wie ich das bewältige alles. Ich habe ja jetzt vorige Woche die Danksagungen weggeschickt, mhm. weil das ist für mich eine Aufgabe gewesen, die ich erfüllen musste, ja. aber auch gern getan habe. Und jetzt sind noch einige Wege zu machen und wenn die erledigt sind, weiß ich nicht, wie ich das alles so bewältige, weil ich auch ganz alleine bin. Ne? Man ist die erste Zeit nach so einem Unglück beschäftigt, wie du es gerade schon gesagt hast, aber irgendwann ist alles erledigt. Und ja. Dann ja. sitzt man alleine da. Ja. Ihr habt auch keinen Freundeskreis gehabt, gemeinsam? Nicht mehr. Nicht mehr. Seitdem wir zur Ruhe uns privatisiert haben, ist der Freundeskreis auseinandergegangen. Ah, ja. Weil wir woanders hingezogen sind. Wir wohnen überall. Wir sind aus Wuppertal gebürtig. Mhm. Dann haben wir in Frankfurt und in Westerwald ein Geschäft gehabt und jetzt wohnen wir hier am Rhein. Mhm. Also habt ihr sehr zurückgezogen und auf euch konzentriert gelebt? Nein, wir haben ein richtiges öffentliches Leben, auch ein politisches Leben geführt. Ach so, ah ja. Ja, nein, also das war... Nee, ich meine jetzt, in der letzten Zeit wart ihr dann Die letzten, wie viele Jahre ist es jetzt, die letzten 9 Jahre sehr zurückgezogen. Mhm. Hast du, als dein Freund verstorben ist, hast du ihn dann nochmal gesehen? Ja, ich war 2 Stunden noch bei ihm. Dann hat man mich weggeholt, weil ich einen Nervenzusammenbruch gekriegt habe. Mhm. Die haben mir dann eine Spritze gegeben, dann bin ich noch 2 Tage im Krankenhaus geblieben. Ja. Und dann konnte ich dann nach Hause fahren und alles erledigen. Mhm. Aber das ist ja normal, so eine Reaktion. Ja, absolut ist das normal. Also ich möchte dir mein tiefstes Mitgefühl aussprechen, Jürgen, und mein tiefstes Mitleid zum Ausdruck bringen. Das, ich erahne, was los ist. Dankeschön. Bist du denn so körperlich noch fit und gesund? Psychisch bin ich nicht in Ordnung. Psychisch nicht, aber körperlich? Weil ich Depressionen habe, sehr viele Depressionen. Hattest du auch schon vor dem Tod deines Freundes? Ja. Mhm. Und da war ich froh, dass ich ihn hatte. Mhm. Er hatte auch sehr auf mich aufgepasst. Mhm. Und jetzt muss ich das alles alleine bewältigen. Was hältst du denn davon, wenn du einen längeren Kuraufenthalt anstreben würdest? In einer guten psychosomatischen Klinik, die sich auch um die Trauer und um die Depressionen kümmert? Ich weiß nicht, weil ich bin... Ich wundere mich, dass ich jetzt mit Ihnen sprechen kann. Ich bin ein introvertierter Typ. Kann mich nicht ganz öffnen. Wobei du jetzt, entschuldige, wenn ich immer du sage, bitte duze mich auch. Ja, okay. Du ja ganz wunderbar sprichst und ganz offen sprichst und sehr klar. Ja, und das ist genau das Gegenteil, aber von mir. Ja. Weißt du, Jürgen, ich hab nur so die Sorge, wenn du jetzt ganz allein in eurem Haus bleibst, ja. Das angefüllt ist mit Millionen von Erinnerungen. Ja. Dass du erdrückt wirst vom Schmerz und der Trauer. Ich glaube, es wäre besser, wenn du einen Schritt nach außen tun könntest. Zum Beispiel, was ich gerade sagte, in Form eines guten Klinik. Du kannst dir das ja in Ruhe aussuchen. Ich gehe mal davon aus, dass hier finanziell auch ganz gut dasteht. Ja, dass du dir das leisten kannst, auch wirklich eine gute Klinik zu gehen. Ja. Das geht. Ich glaube ja, vor allen Dingen, wenn man schon seelisch angeschlagen ist, dass man so einen Schmerz, dass man das gar nicht alleine schafft. Und es ist völlig legitim, sich dann etwas Hilfe zu suchen. Ja, und da habe ich Angst vor. Ich glaube ja, dass dir genau das, was ich gerade gesagt habe, würde dir dein Freund jetzt auch sagen. Bin ich sicher, nach dem, was du mir erzählt hast. Ja, er hatte das voriges Jahr auch schon mal gesagt, dass wir zusammen irgendwo hinfahren würden. Das hatte er gesagt, das stimmt. Er wäre mit Sicherheit nicht damit einverstanden, wenn du jetzt alleine die nächste Zeit im Haus bleibst. Nein, das weiß ich. Er würde mir nur das Beste wünschen, das weiß ich auch, ja. Und er wird... Wenn er, ich glaube ja, dass er mich sieht, er wird auch sehr traurig sein, dass ich da nicht weiterkomme. Mhm. Vielleicht hat er dir aber auch die Kraft gegeben, hier anzurufen. Das ja, offensichtlich. Ja, dass du ein Gespräch führen kannst. Offensichtlich. Und ich höre gerade die Musik im Hintergrund. Das bedeutet, dass meine Sendung gleich vorbei ist, Jürgen. Okay. Aber Moment, ich will dich nicht so schnell ausschmeißen. Also ich möchte das nochmal unterstreichen, dass ich das für sehr klug halten würde, wenn du in eine Klinik und eine Kur antreten würdest. Das ist das eine. Und das andere ist, ich möchte dir auch jetzt gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Möchtest du das? Ja, wenn das geht. Das geht sehr gerne. Dann bitte ich dich aufzulegen und dann wirst du gleich, vielleicht dauert es noch ein paar Minuten, von Heide, meiner Psychologin, angerufen. Okay, ja. Von Herzen viel Kraft und alles Gute. Dankeschön. Gerne, Jörg. Auf Wiederhören. Danke, Wiederhören. In der Technik heute Nacht Katrin Benig. Wir sehen und hören uns morgen wieder mit einer freien Themennacht. Ein Radio als